Ich gebe zu, dass mir das Lied gefiel, denn auch durch so etwas wird Kummer kleiner. Es schoss mir nur... Ein wenig übers Ziel? Es war zu herzhaft? Nun, es geht auch feiner. Wer singt uns was, wie sie es gerne hätte? Die andere Frau, die Sängerin der Städte. Die Chansonette. Nun, wenn ihr wollt, es gibt auch solche Lieder. Ich singe sie ganz gerne hin und wieder. Das Thema wurde heute schon erwähnt, vom Menschen, der sich aus den Städten sehnt. Er möchte Bäume sehen und blaue Ferne, doch er sieht nichts als seine Mietskaserne. Nun gibt es aber außer ihm auch Reiche, und deren Sehnsucht ist genau die gleiche. Nur mit dem Unterschied, wer Gelder hat, der will nicht nur, der kann auch aus der Stadt. Er fährt zum Beispiel in die Berge, wo fortwährend Schnee liegt, und das wirkt dann so.